auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Schönen guten Abend zu Radio Glasnost. Sofern man die Schwitzerei noch schön nennen kann, aber es wird gleich mächtig losdonnern, draußen wie drinnen. Gleich vorweg, seit gestern Abend fasten 50 Leute in der Erlöserkirche Rummelsberg. Grund ihres Solidaritätshungerns, die Ereignisse in China und die Berichterstattung der DDR-Medien darüber. Diese Aktion ist zunächst bis Mittwoch befristet. Jeden Abend, also morgen Abend auch um 19 Uhr, findet dazu eine Andacht statt. China und die DDR-Medien, damit befasst sich auch die heutige Sendung von Radio Glasnost. Die Kommunalwahlen waren zwar schon am 7. Mai, aber die Ungereimtheiten der Auszählung sind noch immer nicht geklärt. Zu beidem, Wahlen und China, äußerte sich auch Professor Klim von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften während des Kirchentages in West-Berlin. Und noch eine Großveranstaltung, der Pädagogenkongress, die superlative sozialistische Volksbildung, Margot Honecker und die wehrhafte DDR-Jugend. Sie werden die Bilder bestimmt in der aktuellen Kamera gesehen haben. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, es gab ein Parallelseminar mit dem Titel Wer hat uns diese Volksbildung beschert? Und wir werfen einen kurzen Blick auf Leipzig. Was hat sich da getan im Juni in Sachen Kulturforum? Soweit die Themen der heutigen Glasnost-Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilona Marenbach. Guten Abend. Juni 1989, Peking, Tiananmenplatz. Die Militärs fegen die Demokratiebewegung mit Waffengewalt beiseite. Am letzten Wochenende begann denn auch die Abrechnung mit Parteichef Zhao Ziyang, den man sämtlicher Ämter enthoben hat. Die Säuberungswelle rollt, überrollt die Partei. Kommentarlos zeigte das DDR-Fernsehen in den letzten beiden Tagen Bilder des chinesischen Fernsehens vom 4. Juni. Millionen von DDR-Bürger wissen nun, wie es wirklich war auf dem Tiananmenplatz. Die Konterrevolutionäre zerstörten Militärfahrzeuge, steckten Panzer in Brand, verprügelten und töteten Soldaten. Die wiederum waren dem Mob schutzlos ausgeliefert. Kein einziger Schuss fiel. An zwei Tagen sendete das DDR-Fernsehen die offiziellen Bilder aus China. An zwei Tagen bekam man als Fernsehzuschauer eine Ahnung davon, mit welcher Wucht die Propagandamaschinerie in China losgetreten ist. Ausgewähltes Filmmaterial, das nur das eine zeigen soll, die armen Soldaten und die kriminellen Elemente. Da, wo das Bild solches nicht erkennen lässt, behauptet es schlicht der Sprecher. Der Zweck dieser Übung besteht darin, die Todesurteile und die grausame Verfolgung der versprengten Reste der Demokratiebewegung zu rechtfertigen. Die DDR gehört zu den wenigen Staaten, die die staatliche Repression in China nicht verurteilen, sie gar moralisch rechtfertigen. Doch diese Propaganda verfehlt bei einigen die Wirkung. Bei den DDR-Basisgruppen regt sich zweierlei. Zum einen Protest gegen die Niederschlagung der Bewegung in China und zum anderen Protest gegen die Art der Berichterstattung in den DDR-Medien. Vergangenen Donnerstag versuchten ca. 50 Leute in Pankow zur chinesischen Botschaft zu gelangen, um dort gegen die Niederschlagung der chinesischen Bewegung zu protestieren. Als Zeichen ihrer Trauer trugen sie weiße Blumen mit sich. Doch bevor sie auch nur in Sichtweite der Botschaft kamen, kamen sie in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Die Bilanz: 50 Festnahmen und einige Verletzte. Am Freitag, einen Tag später, fand in der Elisabethkirche eine Veranstaltung zu China statt. Ein thematischer Gottesdienst. Unser erster Beitrag. Kerzen, weiße Nelken als Zeichen der Trauer und ein Transparent mit dem chinesischen Schriftzeichen für Demokratie schmückten am Freitagabend die Räume der Kirche von unten. Etwa 100 Menschen hatten sich versammelt, um gegen die unmenschliche Abrechnung der chinesischen Regierung mit ihrem eigenen Volk zu protestieren. Zu Beginn dieses thematischen Gottesdienstes wird der Augenzeugenbericht eines chinesischen Studenten verlesen, der die Ereignisse auf dem Tiananmenplatz miterlebt hat. Er straft die offizielle chinesische Berichterstattung Lügen, nach der dort niemand umgekommen sei. Wie viele Tote es gegeben hat, weiß er nicht, doch konnte er beobachten, wie Leichen in große Plastiksäcke gebracht wurden. In scharfem Kontrast dazu steht ein Brief des chinesischen ZK an die Parteimitglieder, in dem von der unblutigen Niederschlagung einiger weniger aufrührerischer Elemente die Rede ist, die zum Sturz der Regierung und der Ermordung der 47 Millionen Mitglieder der KP Chinas aufgerufen hätten. Als dieser Brief, der im Neuen Deutschland abgedruckt wurde, in der Versammlung verlesen wird, halten sich manche Zuhörer die Hände vors Gesicht. Die Wirkung dieser Art der Berichterstattung des Neuen Deutschlands auf seine Leser karikieren die Veranstalter in einem kurzen Sketch. 6 Personen sind in die Zeitung vertieft, auf der mit großen Lettern gemalt Worte wie Redelsführer, konterrevolutionäre Aufruhr und extreme Minderheit prangen. Nach kurzer Diskussion einigt sich die Leserschaft darauf, dass schon richtig sei, was da drinne steht und dass im Übrigen ja China weit weg ist. Dieser Ohne-Michel-Haltung der ND-Leser setzten die etwa 100 Anwesenden eine Protestresolution entgegen, die zum Schluss der Veranstaltung verabschiedet wurde. Sie hatte folgenden Wortlaut. 35 Hinrichtungen in den Städten Chinas sind uns bis heute bekannt geworden. Es ist absehbar, dass sich die schaurige Bilanz in den nächsten Tagen vergrößern wird. Vor einer gaffenden Öffentlichkeit werden junge Menschen vorgeführt, müssen niederknien, um durch Genickschuss ermordet zu werden. Ihre Gerichtsurteile entstammen Schnellverfahren, ihre Gesichter, die uns über das Pekinger Fernsehen erreichen, sind zerschlagen und ihre Körper gedemütigt. Alle Werte sind auf den Kopf gestellt. Wer seinen Nächsten verrät, wird als Held gefeiert. Angst und Denunziantentum blühen auf amtlichen Verlautbarungen. Aus unserer unheilvollen deutschen Erfahrung und aus unserer Verantwortung für Auschwitz, für das Aufleben barbarischen Mittelalters vor noch nicht sehr langer Zeit in unserem eigenen Land dürfen wir solche Gräueltaten nicht hinnehmen. Was immer die Schuld jedes Einzelnen sein mag, die blindwütige Rache richtet sich gegen alles, was an Freiheitlichem und Hoffnungsvollem, an Veränderndem und Mutigem in China gedacht und gesagt worden ist. Wir protestieren gegen diese unmenschliche Abrechnung der chinesischen Regierung mit ihrem eigenen Volk. Wir rufen zu weltweiter Solidarität mit den Verfolgten auf. Wir fordern die sofortige Einstellung der Hinrichtung und ein Ende der Hexenjagd. Die uralte chinesische Tradition des weisen Dialogs muss anstelle von brutaler Gewalt und Menschenverachtung treten. Soweit die Resolution, die am vergangenen Freitag verabschiedet wurde. Am Ende der Veranstaltung erzählten einige von ihrem Demonstrationsversuch einen Tag zuvor, als sie die chinesische Botschaft besuchen wollten. Wir sind dann ungefähr 50 Meter auf der Straße gelaufen, Richtung Botschaft, und wurden dann von einer ganzen Masse Zivilisten aufgehalten, die uns dann aufforderten, uns aufzulösen und so. Wir haben uns dann auf die Straße gesetzt. Darauf wurden dann aufgefordert, einzeln weiterzugehen. Das haben wir dann auch gemacht, also alle nach und nach weitergelaufen. Da sind wir nochmal 100 Meter gekommen und dann standen wir eine ganze Masse Zivilisten da, die sagten, jetzt ist aber Schluss. Dann haben wir uns hingesetzt. Dann kamen noch ein paar Polizisten, die meinten, wir sollen in die Ecke nun hier endlich verlassen, also den Bereich. Ja, und dann wurden wir auch schon aufgeladen, also von einer ganzen Menge Zivilisten. Also an Armen, Beinen gegriffen und haben mich auf so einen Ello geschmissen. Und der war schon völlig überfüllt, die haben immer rinni gestopft, was noch rinni. Der eine Punk, das habe ich noch bemerkt, also der hat die Bemerkung losgelassen, ihr Schweine, und hat dafür gleich 2 Schläge in den Magen gekriegt. Ja, dann haben wir eine Weile in diesem überfüllten Ello gesessen und sind dann zu so einem VP, wo wir gefahren worden, Pankow in der Ida-Straße. Dann wurde zum Beispiel, haben sich 3 Polizisten unterhalten und die haben, nachdem dann alle kontinuierlich dann zu dieser Visitation rausgeführt wurden, zum Beispiel gesagt, wollen wir mal die nächste Fotze rausholen. Ja, und da hat einer, der da auch mit draußen stehen musste, eben gesagt, das sind keine Fotzen, das sind immer noch Frauen und so, ja. Und da gab es dann auch so eine Auseinandersetzung dann, also sie haben mir hier gar nichts zu sagen und so. Und dann haben zum Beispiel welche gefragt, warum sie da stehen müssen oder so. Ja, und da kamen dann so eine Antworten wie, sie können 24 Stunden stehen, das dürfen wir. Und dann hieß es zum Beispiel, dem einen war kalt, ne? Und dann hieß es dann, es sind optimale Bedingungen. Und wieder auf eine andere Frage, wann er denn endlich zum Verhör kommt oder so, hieß es dann, vielleicht kommen sie gar nicht zum Verhör und bleiben gleich hier und so. In der Richtung ging das. Das war ziemlich brutal eigentlich. Auffällig war da also eine Sache, die... Ein Mädchen hat da so erzählt, dass derjenige, der sie befragt hat, bekrittelt hat, dass also in der DDR die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Ne? Er fand das also ganz geil, dass in China Todesstrafe zurzeit in ist. Und das ist eine Maßnahme, die also notwendig ist, um gewissen Sachen die Spitze zu nehmen. Und ist in der DDR versäumt worden, sich darüber gründlich Gedanken zu machen. Ne? Also es war seiner Meinung nach ein Fehler, dass die Todesstrafe in der DDR abgeschafft worden ist. Eine andere Sache, die mich eigentlich erschüttert hat, ne, war, dass ich also ein Gespräch miterlebt habe, wo Polizisten wahrscheinlich in der Einheitsarchitektur ihres Gebäudes einen Schacht entdeckt hatten, der also vergittert war, und der Meinung waren, also der könnte also in Zukunft zu einem Tigerkäfig umgestaltet werden, für den Fall, dass also alle Verwahrraumzellen gefüllt sind. Ne? Und es machten sich dann eine ganze Reihe Polizisten über diesen guten Einfall lustig. Bischof Gottfried Fork hat unterdessen das teilweise gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten kritisiert. Fork erklärte am Samstag in Perleberg, ein junger Mann befinde sich immer noch im Krankenhaus, er sei schwer am Kopf verletzt worden. Das war, wie gesagt, am Samstag. Bereits am Dienstag ist beim DDR-Staatsrat ein Schreiben zu den chinesischen Ereignissen übergeben worden, das 967 Unterschriften trägt. Und die nächste Solidaritätsveranstaltung zu China, die findet am kommenden Mittwoch um 20 Uhr statt und dieses Mal in der Samaritergemeinde. Aus Protest gegen das Blutvergießen in Peking hat sich der Attaché der chinesischen Botschaft in Ostberlin Ding Ding in den Westen abgesetzt. Er fürchtet für sich und seine Frau Repressionen, weil sie mit der Demokratiebewegung in China sympathisiert hätten. Herbst in Peking ist der Name der DDR-Band, die jetzt gerade im Hintergrund anfängt zu spielen. Vor ein paar Tagen spielten sie in Brandenburg und legten dort eine Gedenkminute für die chinesischen Studenten ein. Das wiederum brachte ihnen den Entzug ihrer Lizenz. Herbst in Peking. Sommer war's im Lahmhaus nachts und ich sah mich im Spiegel des Eisschranks. Doppelt! Und wir sind zusammen ausgegangen und obwohl du nicht dabei warst, warst du mittendrin und viele, viele andere wandelt uns. Nette Tote und zerstreute Tote, es war schön. Nette Tote und zerstreute Tote, es war schön. Nette Tote und zerstreute Tote, es war schön. Tanzen am Ufer des Flusses, ein Apfel, der auf einem Tische lag, purpurn und golden, unter einem Vordach. Er leuchtete die ganze Straße, Chinesen gab's nie, tranken Tee, und ich hab mitgetrunken. Tanken wir zusammen, ihr Affe biss mich in die Hand. Gaukler kamen an, wir tanken wir zusammen, ihr Affe biss mich in die Hand. Gaukler kamen an, wir tanken wir zusammen, ihr Affe biss mich in die Hand. Lächelt um Vergebung. Da war ein sehr schönes Mädchen, wie eine Königin aus alter Zeit gekleidet. Die Gaukler ließen das Orchestrion ertönen, die Tänze ähnelte der Rung. Da war ein Schlepper und die Maschinisten sahen wie Franzosen aus. Und Jack the Ripper in seinem idioten Blick, die rote Schneide eines Messers. Und Jack the Ripper in seinem idioten Blick, die rote Schneide eines Messers. sich immer mehr der Raum und das wurde immer schöner. Und die Themse blich immer mehr der Raum und das wurde immer schöner. Herbst in Peking. Wie der Spiegel heute zu berichten wusste, will die Band unter neuem Namen einfach weiterspielen. Zu unserem nächsten Thema. Kirchentag 1989, West-Berlin, 8. bis 12. Juni. Eine Reihe von DDR-Bürgern konnten nach West-Berlin reisen. Unter ihnen auch Professor Wolfgang Klim von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK, der SED. Er diskutierte zusammen mit Thomas Mayer von der SPD-Grundwertekommission. Hintergrund ihrer Diskussion bildete das SPD-SED-Papier Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit. Die beiden diskutierten nicht allein. Eine ganze Reihe von Leuten schaltete sich ein, unter anderem Vera Wollenberger und Lotte Templin. Beide mussten nach den sogenannten Januar-Ereignissen 1988 die DDR zeitweilig verlassen. Im Folgenden einen kleinen Ausschnitt aus den Diskussionen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst Professor Klim zum Dialog, wie er Made in GDR geführt wird. Es findet bei uns Dialog statt. Oben, in der Mitte, unten, zwischen den Menschen, auf die verschiedensten Art und Weisen. Und dass hier durchaus Kritik geübt wird am Voranschreiten, auf dem ökonomischen Gebiet, auf anderen Gebieten in unserer Republik, und dass diese Kritiken aufgenommen werden, von unserer Partei verarbeitet werden. Wir sind der Meinung, dass der Bürger sich in unsere Demokratie mit seiner Meinung einbringen kann. Das Konzept, dass es kein Modell, einheitliches Modell des Sozialismus gibt und verschiedene Wege. Und wir gehen entsprechend unseren Bedingungen in der DDR unseren eigenen Weg. Wir gehen nicht den ungarischen, ohne uns zu überheben über diesen Weg. Ich kann aber ebenso verbindlich sagen, dass ein solches pluralistisches, politisch pluralistisches System nicht geben wird, wobei wir in unserer Republik ja ein Mehrparteiensystem haben. Ich möchte eindeutig sagen, bei uns können sich die verschiedensten Gruppen auch zur Sprache bringen. Auch Gruppen in den Kirchen selbstverständlich. Aber, und sie tun es ja auch, und sie bleiben unbehelligt. Die Grenze ist, und nehmen Sie das da erstmal so entgegen. Das versteht kein Mensch. Was war denn gestern vor der Sophienkirche los? Da kann man doch nicht sagen, aber unbehelligt. Sie doch bitte erstens die Politik der SED nicht an 150 Demonstranten vor der Sophienkirche fest. Zweitens sind... Der Bürger ist ja auch ein Mensch und der Staat ist doch nicht immer irgendwo... Ich habe ein paar Wortmeldungen. Sie können ihn alles fragen. Die Grenze ist dort, wo Gesetze des Staates überschritten werden. Und wo Gesetze des Staates überschritten werden, greift noch allerortens die Staatsmacht ein. Das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen. Zweitens, wo die Staatsmacht eingreift bei uns, greift sie mit außerordentlicher Zurückhaltung ein, um eben den Dialog. Sie bringt gestern die Demonstration oder vorgestern von 120 Personen an der Sophienkirche, haben Sie gesagt. Die Wahlfälschung ist auch so hingesagt und nirgendwo erwiesen. Und es haben sich die Sicherheitskräfte der DDR diesen Menschen außerordentlich zurückhaltend benommen. Es ist niemand verhaftet worden. Es ist überhaupt niemand verhaftet worden, sondern es sind ganz legal im Sinne der Gesetze bei einer nicht genehmigten Demonstration. Das dürfte wohl in jedem Rechtsstaat so sein. Bei einer nicht genehmigten Demonstration sind die Personalien der Betreffenden aufgenommen worden und es ist weiter überhaupt nichts geschehen. Sitzen Sie doch nicht immer solchen Meldungen auf? Ich habe in die Zeitung gelesen, dass die ganze Welt hat die Politik der Regierung in China verurteilt, mit Ausnahme von Vietnam, Kuba und die DDR. Wie kann es? Hat die ganze Welt die Politik falsch verstanden oder hat die DDR und Vietnam und Kuba die Politik falsch verstanden? Ich wollte mich unbedingt in die Enge drängen, ja, ich weiß schon. Nein, aber zu Ihrer Korrektur, auch der Kongress der Volksdeputierten in der Sowjetunion hat außerordentliche Zurückhaltung an den Tag gelegt in Bezug auf die Ereignisse in China, die wir alle als tragisch empfinden. Das ist ja gar keine Frage. Also da befinden wir uns in ganz guter Gesellschaft. Wir haben in unserer Presse veröffentlicht den offiziellen Standpunkt der chinesischen Regierung. So. Ah. Sie haben das gelesen, die Position. Das Zweite ist, und das ist jetzt, ich sage das mal auch von mir aus so, wir sind nicht bereit und ich auch nicht, den Medienrummel, der hier stattfindet, um die chinesischen Ereignisse mitzumachen. Ich habe aus Westmedien selbst immer nur gesehen, und nun das tut mir sehr leid, wenn ich Ihnen das so sagen muss, ich habe aus Westmedien immer nur sehen können, wie Zivilisten die Armee bekämpft haben. Ich habe vor mir das Bild mit dem entsprechenden Kommentar, wo Zivilisten einen Panzer bestürmt haben und wo anschließend kommentiert wurde, dass als die Soldaten ausstiegen, sie gelyncht wurden und totgeschlagen wurden. Ich habe nirgendwo feststellen können. Also das ist keine Möglichkeit mit Zwischenrufen. Bitte machen Sie weiter. Gut, wenn Sie, Ihre Frage war eine Suggestivfrage und ich will sie annehmen und akzeptieren. Wenn dieses Massaker stattgefunden hat, von dem Sie ständig sprechen, von dem hier ständig gesprochen wird, natürlich verurteile ich sein Massaker. Was wollen Sie von mir? Na selbstverständlich. Ich bestreite bloß die Tatsache, dass es so gewesen ist, wie die Westmedien nicht müde werden, ständig unter die Menschen zu bringen. Okay. Das bestreite ich. Ich habe jetzt hier eine Wortmeldung zu meiner Rechten. Hören Sie mal, ich bin als Kommunist und Sozialist gegen Massaker. Ich bin dagegen, wenn Polizei in Menschenmassen, die friedlich demonstriert, mit Maschinengewehren reinschießt. Das widerspricht unserem Ethos. Da müssen wir uns nicht lange schreiben. Okay, jetzt die Wortmeldung zu meiner Rechten und dann in der Mitte. Ich möchte gerne wissen, ob in der SED, ob im Staatsapparat eine Auseinandersetzung angefangen hat, die sich darum kümmert, die Spielregeln zu überprüfen, die bis heute in der DDR dazu führen, dass der Dialog, der innergesellschaftliche Dialog eben unterdrückt und nicht geführt wird, beziehungsweise auf einer Ebene geführt wird, mit der sehr viele Menschen nicht mehr zufrieden sind, die zu Resignation in diesem Land führt oder zum Anwachsen von Widerstand. Gibt es dazu in Ihrer Partei, in Ihren gesellschaftswissenschaftlichen Instituten, im Staatsapparat eine Auseinandersetzung? Gibt es ein Interesse daran, die Spielregeln, die dazu führen, zu überprüfen, zu verändern? Bitte, das ist auf die Frage, die hier hinter mir gestellt worden ist, auch sagen, dass wir natürlich darüber nachdenken, wie wir die sozialistische Demokratie bei uns entwickeln, welche Möglichkeiten es real gibt, wie wir größere Möglichkeiten eröffnen, dass jeder Einzelne sich in die Diskussion bringt. Natürlich, wir stellen uns nicht hin und sagen, das, was wir haben, das ist es nun und für alle Zeiten gewesen. Nein, natürlich. Wir ist die SED, das heißt meine Partei. Also ich bitte jetzt Herrn Klim jetzt nicht mehr zu unterbrechen. Können Sie bitte Ihre Fragen vielleicht dann hinter, wir haben noch 5 Minuten Zeit und ich möchte ihm Thomas Mayer auch noch Gelegenheit geben. Ich habe als Mitglied oder Angehörer der Akademie für Gesellschaftswissen beim Zentralkomitee der SED und im Blick auf das gemeinsame Dokument als SED gefragt. Nun erlauben Sie bitte, dass ich auch im Namen meiner Partei meine Position oder die Position meiner Partei hier ansage. Questioning. I am satisfied with everything, for I know nothing better. I am ignorant. I am ignorant. I am ignorant. I am happy I am living. I don't worry about anything, for I know nothing better. I accept everything without reason. I take what I get, for I know not what I ought to get. I am ignorant. I am ignorant. I am ignorant. However, how ignorant I may be, I know Mandela's in Baltimore present, though I do not know why. Oh, people of Africa, help me before it's too late. Emancipate me from the chains of ignorance. Feed me with the knowledge of truth. For freedom is getting rusty on the pavements of oppression. Ignorance. Miss Wake, I'm ignorant. Die Hinleitung zu unserem nächsten Thema. Professor Klim formulierte es auf dem Kirchentag in West-Berlin, es gab keine Wahlfälschung bei den Kommunalwahlen am 7. Mai. Doch die Kritik am Ergebnis ebbt nicht ab. Mittlerweile hat die gesamte Kirchenleitung der evangelischen Kirche gar ein neues Wahlsystem gefordert. Wie bereits in der letzten Sendung berichtet, haben einige Anzeige wegen Wahlfälschung erstattet. Da standen dann im neuen Deutschland andere Ergebnisse als in den Wahllokalen öffentlich gezählt. Oder es passierte wohl auch, dass ungültige Stimmen einfach als Zustimmung gewertet wurden. Sehr zur Freude der öffentlichen Wahlbeobachter, oder? Ich hatte wenig Spaß beim Nachzählen. In meinem Wahllokal 311 in der Siemannstraße wurden 7 Wahlscheine mit Zusätzen im amtlichen Protokoll vermerkt. Von ihnen fand ich besonders bemerkenswert diesen. Gott möge euch behüten und beschützen. Eine gültige Stimme. Gott möge euch behüten und beschützen, eine gültige Stimme. Man kann ja den Glauben durchaus positiv fassen, aber ob daraus gleich die Zustimmung zur Einheitsliste abzuleiten ist? Na, wie gesagt, es wurde Anzeige erstattet wegen Wahlfälschung. Und mittlerweile wurde auf die Anzeigen auch reagiert. Sie wurden abgewiesen. Und die zuständige Staatsanwaltschaft hielt sich da nicht groß mit Logik auf. Leider konnten wir bei den entsprechenden Terminen nicht dabei sein, aber einer der Beteiligten schildert, mit welch bestechender Eleganz Staatsanwältin Mielke, Bezirk Weißensee, argumentierte. Staatsanwältin, Ihre Anzeige hinsichtlich § 211 Strafgesetzbuch an den Generalstaatsanwalt von Berlin ist mir zuständigerweise übergeben worden. Im Ergebnis der Prüfung teile ich Ihnen mit, dass kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Sie haben gegen diesen Entscheid gemäß § 91 Strafprozessordnung das Recht der Beschwerde beim Generalstaatsanwalt von Berlin. Bürger, welche Beweismittel wurden von Ihnen geprüft? Staatsanwältin, das brauche und will ich Ihnen nicht sagen. Die Wahlkommissionen sind aufgrund ihrer Zusammensetzung über jeden Zweifel erhaben. Die Wahlergebnisse wurden von drei Wahlkommissionen, Kreis, Bezirk, Republik, geprüft und sind somit nicht zu beanstanden. Wie diese drei Kommissionen diese Prüfung vorgenommen haben, nur Mitglieder der Wahlkommissionen und deren Beauftragte in Frage kommen. Staatsanwälte, da fragen Sie lieber den Gesetzgeber. Aufgezeigten Differenzen in den veröffentlichten Wahlergebnissen. Staatsanwältin, dazu habe ich mir keine Meinung gebildet. Es wäre dann auch erst erforderlich, einen Überblick über die Art und Weise der von den Bürgern gesammelten Daten zu verschaffen. Bürger, können Sie beweisen, dass meine vorgelegten Daten falsch sind? Staatsanwälte, ja, aber das brauche ich nicht. Sie können nur falsch sein, da Sie krass von den endgültigen Ergebnissen abweichen. Aber das brauche ich Ihnen nicht extra zu beweisen. Ein wenig überzeugendes Argumentationsmuster. Solchermaßen sprachlich eingeschränkt gibt sich da die Polizei nicht. Die hat ein bewährtes Handlungsmuster. Zuführen heißt das. Genau das taten sie mal wieder, diesmal am 7. Juni, als so ca. 150 Leute eine Eingabe gegen das offizielle Wahlergebnis beim Staatsrat vorbeibringen wollten. Nie genug vom Wahlbetrug stand auf einem Transparent. Treffpunkt war das Konsistorium, von da aus sollte es weitergehen, aber die Sicherheitskräfte waren auch schon zahlreich vertreten, sodass man sich zunächst bei der Sophienkirche wiederfand. Was dann an der Sophienkirche geschah, das schildert ein weiterer Beobachter. Schließlich trafen wir uns dann doch alle im Sophiengelände, auch hier war die Meinung unterschiedlich. Einige sagten, wir wollen unser Zeichen setzen und von hier aus zum Staatsrat. Andere sagten, lasst uns zuvor miteinander eine Andacht halten. Hier gab es eine deutliche Kontroverse, ein Dialog, ein kraftvoller, wenn ich so sagen. Und jeder oder einige von uns meinten, sie kämen nicht zu Wort, wenn sie es nicht noch lauter sagten. Es war beherzt und behend weniger. Schließlich meinten doch ein großer Teil, ich denke so 60, 70 zunächst einmal von uns, wir müssen unseren Weg gehen. Sie fanden ihn nicht, denn wieder war die Sicherheit zur Stelle und das Weggelände war abgesteckt oder abgegrenzt. Man entschloss sich, oder die Gruppe entschloss sich, sich auf dem Bürgersteig der Sophienkirche niederzulassen, friedlich, freundlich, eingehakt, sich gegenseitig ermutigend und immer wieder versuchend, mit den Organen, mit den Polizisten ins Gespräch zu kommen. Auch die haben sich ganz wenig, aber doch löblich, denke ich, dankbar will ich das vermerken, auf Gespräche eingelassen. Aber letztendlich alles Bemühen, auch das Bemühen zum Magistrat hin, so muss man offen sagen, fruchtete nicht. Es gab Bemühungen sicher, aus unterschiedlicher Sicht von allen Seiten, war dann doch das schrille Kommando zum, so muss ich jetzt leider sagen, Abräumen gegeben. Und so griffen sie zu, die es so gelernt hatten, professionell, schmerzhaft auch für uns, dass Menschen, die freundlich und zur Kommunikation einladend und ohne Gewalt, nun doch gewaltsam und in schlimmer Manier dort aufgeladen wurden. Sie wurden weggefahren und wir standen ratlos und hilflos, haben dann eingeladen zu einer Andacht in der Kirche, haben dort miteinander gedacht und in der Fürbitte an die gedacht, die nun unterwegs waren und von denen wir hofften, dass sie bald wieder draußen sein könnten. Auch da gab es noch einmal eine Diskussion, aber schließlich konnten wir auch von der Polizei und den Sicherheitsorganen weitgehend unbehelligt nach Hause gehen, haben gehofft und erwartet und auch Kontakte gesucht, damit die, die nun zugeführt waren, bald wieder herauskamen. Ich habe in der Nacht noch telefoniert, oder wir haben es getan, aber erst am frühen Morgen, so die ersten um zwei, um drei unterschiedlich bis gegen sechs, waren die letzten zu Hause, müde und doch froh, so habe ich mitgekriegt, dass es dann letztendlich so gelaufen ist. Ich meine, letzte Bemerkung dazu, es ist eine wertende, wenn alle sagen oder wenn viele sagen, es hat doch nichts genützt, es hat doch nichts bewirkt, es hat doch nichts geholfen. Ich denke, es hat etwas bewegt. Ich habe nachdenkliche Gesichter bei der Polizei, bei Mitarbeitern des Staatsapparates gesehen. Und wenn mir das jemand ausreden will, dem will ich widersprechen. Das lasse ich mir nicht ausreden. Wider alle Einrede behaupte ich, es hat sich etwas bewegt. In den Köpfen, an manchen Gesichtern und mancher Nachdenklichkeit habe ich es gespürt. Schluss, Punkt. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat sich etwas bewegt, meinte dieser Teilnehmer. In einer Abschlusserklärung wurde anlässlich dieser Veranstaltung in der Gethsemane-Kirche eine politische Bewertung der Ereignisse um die Wahl vorgenommen. Am 7.06.1989 fanden sich Bürgerinnen und Bürger in Berlin zu einem öffentlichen Protest gegen die Verfälschung der Wahlergebnisse vom 7.05.1989 zusammen. Der massive Einsatz der Sicherheitskräfte verhinderte die Überbringung einer Eingabe an den Staatsrat, mit der mündige Bürger das gesetzlich zugesicherte Recht wahrnehmen wollten, Einfluss auf die Gestaltung der Gesellschaft auszuüben. Die Reaktion der Staatsmacht ist symptomatisch für die Verhältnisse in der DDR. Die willkürliche Rechtspraxis und der rücksichtslose, gewaltsame Einsatz von Polizei und Staatssicherheit als einzige Antwort auf den Mitgestaltungswillen der Bürger sind eine politische Bankrotterklärung. Kontrolle. Nicht nur der Wahlen, sondern auch der übrigen behördlichen Maßnahmen bewiesen. Macht darf nicht mehr länger im Namen des Volkes und auf dem Rücken der Bevölkerung stattfinden. Wenn die Herrschenden ihren demokratischen oder sogar sozialistischen Anspruch noch länger aufrechterhalten wollen, müssen sie jetzt einen Dialog mit der Bevölkerung beginnen und einen Versuch mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit machen. Die schweren Fehler der Vergangenheit und die großen anstehenden Probleme unseres Landes können nur durch gemeinsame Verantwortung und Anstrengung des ganzen Volkes bewältigt werden. Mündige Bürger der DDR. Selbst wenn keine Eingabe irgendeine Wirkung erzeugen sollte, selbst wenn keine Anzeige verfolgt wird, eine Resonanz haben die Aktivitäten um die Kommunalwahl jedenfalls gehabt. Die gesamte Kirchenleitung der evangelischen Kirche sprach sich einen Monat nach den Wahlen für das Überdenken des bisherigen Wahlsystems aus. In ihrer Erklärung dazu heißt es: Wir sind erschrocken über die beobachteten Unstimmigkeiten bei der Auswertung der Wahl. Wir sind beunruhigt über das Übergehen von Eingaben und Einsprüchen. Wir verstehen die Empörung, die manche ergriffen hat. Wir sind besorgt darüber, dass Resignation erneut bestätigt werden könnte. Diesen Weg dürfen wir nicht weitergehen, denn es geht um das gerechte und friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Autorität und Stabilität des Staates brauchen Durchschaubarkeit und Wahrhaftigkeit. Dies ein Ausschnitt aus dem Schreiben. For the father to lose a family, to lose friends and neighbors in Africa, showing inhumanity to men. What a shame, Africa. What a shame. But who is he? He is the son of Africa, a black man of my blood and soul. His name, Joseph Chinsongo. 37 years living in South Africa. Go to your country, they said, powers that be. Showing inhumanity to men. What a shame, Africa. What a shame. They called him with many names, a Kefa from Mozambique, they said. Others said he was an illegal Bantu. He is an African, I exclaimed, because illegal were illegal themselves, showing inhumanity to men. What a shame, Africa, what a shame. Africa. They left Europe unchanged and came to settle in Africa uninvited. What a shame, Africa. What a shame. In Südafrika noch einmal Miss Wake, What a Shame. Westmedien behaupten ja immer, sie platze vor Ehrgeiz. Die Rede ist von Margot Honecker, Bildungsministerin der Republik. Ihren letzten großen Auftritt hatte sie auf dem Pädagogenkongress Anfang Juni in Berlin. Dort formulierte die Ministerin Leitlinien einer modernen sozialistischen Pädagogik. Sätze waren von ihr zu hören wie: Unsere Zeit ist eine kämpferische Zeit. Sie braucht eine Jugend, die kämpfen kann, die den Sozialismus stärken hilft, die für ihn eintritt, die ihn verteidigt mit Wort und Tat und wenn nötig mit der Waffe in der Hand. Dieses unschuldige Sätzchen ging rund um die Welt. Kommt doch darin etwas zum Ausdruck, was zum Beispiel die Kirche schon seit 1978 versucht zu hinterfragen. Militarismus in der Volksbildung. Seit 1978 versucht die Kirche mit dem Staat ins Gespräch zu kommen über die Volksbildung. Doch bislang wurde dies immer abgelehnt. Bildung sei schließlich Sache des Staates, die Kirche habe andere Aufgaben. Schlagendstes Beispiel des Militarismus in der Schule ist der Wehrkundeunterricht. Ein anderes: Kinder, die nicht in der FDJ sind, müssen Benachteiligungen hinnehmen. Von freier Meinungsäußerung der Schüler kann erst recht keine Rede sein. Als dies im letzten September Schüler an der Karl-von-Ossietzky-Schule versuchten, wurden 5 von ihnen der Schule verwiesen. Doch diese Themen spielten auf dem Pädagogenkongress keine Rolle. Da gaben sich strahlende Superpädagogen die Hände. Parallel zum Kongress, der über Seiten hinweg das neue Deutschland zierte und die ersten Viertelstunden der aktuellen Kamera belegte, fand ein vom Friedenskreis Friedrichsfelde organisiertes Seminar zum Motto »Wer hat uns diese Volksbildung beschert?« statt. Dazu der folgende Bericht. Also am vorletzten Wochenende, vom 9. Juni bis 11. Juni, fand in der evangelischen Gemeinde Berlin-Friedrichsfelde ein Seminar zum Thema Bildung und Erziehung statt. Es hatte den Titel »Wer hat bloß die Volksbildung erfunden?« und so hieß auch das erste Referat, das sich vor allen Dingen mit der Geschichte der historischen Entwicklung der Volksbildung und ihren verschiedenen Etappen in der jüngsten Geschichte unseres Landes beschäftigte. Am Freitag zuvor hatten wir Rolf Hendrich zu Gast, der die philosophische Dimension der Volksbildung oder der Bildung überhaupt mal darstellte. Das zweite Referat am Sonnabend hieß »Individuum und Kollektiv im Widerspruch« oder »Wie realistisch ist die Gemeinschaftsutopie?« und versuchte, dieses ziemlich heiß diskutierte Problem aus der europäischen Aufklärung zu verstehen und den Gedanken an neue Formen des Miteinanders in weltweite Zusammenhänge zu bringen. Also gemeinschaftsbezogenes Handeln und Abkehr vom Elitebegriff wurden in ein System von Sofortmaßnahmen eingebracht, die auch in der Abschlusserklärung des Seminars Aufnahme fanden. Also große Aufmerksamkeit fand dann auch das dritte Referat des Tages, das sich mit der Bildungsreform in der SU beschäftigte und dabei ziemlich sensationelle Ansätze aufzeigte, die uns bisher eigentlich nur aus der bei uns verfemten Reformpädagogik westlicher Prägung bekannt waren. Die Reizworte reichten von einem hohen Selbstbestimmungsgrad der Schüler über demokratischen Dialog, Abschaffung der Zensuren und freiem Eintrittsalter in Schulen bis zur Finanz- und Kaderautonomie der Bildungseinrichtungen. In den anschließenden Arbeitsgruppen wurde zu diesen Themenschwerpunkten gesprochen. Also das waren einmal Probleme der Volksbildung in der DDR. Das zweite war, wie können wir sofort beginnen, solidarische und selbstbestimmte Formen des Lernens zu finden. Dabei wurde zum Einstieg ins Gespräch das Beispiel des Brasilianers Freire verwendet. Und drittens, Verantwortung der Eltern und Freiräume außerhalb staatlicher Bildung. Diese Arbeitsgruppen fanden eigentlich recht regen Zuspruch, obwohl an diesem Wochenende eigentlich Rausfahrwetter war, große Hitze herrschte. Einem wichtigen Arbeitspapier der Ökumenischen Versammlung, in dem es heißt, unsere Gemeinschaft braucht ein Bildungs- und Erziehungswesen, in dem Menschen heranwachsen können, die bereit und fähig sind zu verantwortlicher Lebensführung und zu mündiger Mitwirkung an den Gemeinschaftsaufgaben, trug dann am Sonntag die Abschlusserklärung Rechnung, die als Aufruf an alle betroffenen Schüler, Lehrer und Eltern gerichtet ist. In ihr wird versucht, Alternativen zum bestehenden Schulsystem zu denken und Forderungen zu formulieren, die dringend notwendigen Reformen betreffen, wenn die Probleme des 21. Jahrhunderts auf menschliche Weise bewältigt werden sollen. Auch an dem pädagogischen Kongress wurde der Aufruf weitergereicht, der Nachdenken und Aktivitäten provozieren soll. Zuvor hatten die Arbeitsgruppen ihre Ansätze vom Vortag für den gemeinsamen Aufruf zu Papier gebracht und auf ein Plenum zusammengetragen. Zum Schluss sollte ein alter DEFA-Film, Die Jungen vom Kranichsee von 1950, gezeigt werden, in dem noch von so Dingen wie Schülerselbstverwaltung die Rede war. Aber dieser Film war trotz vieler Bemühungen nicht aufzutreiben. Die Teilnehmer des Friedrichsfelder Seminars kamen am Ende ihrer Tagung, wen wundert's, zu ganz anderen Ergebnissen als die 4000 Teilnehmer, 4300 waren sogar Teilnehmer des echten Kongresses im Palast der Republik. Sie forderten eine umfassende Änderung der Verhältnisse an den Schulen, unter anderem eine eigene Interessensvertretung für die Schüler, die unabhängig von gesellschaftlichen Organisationen gemeinsam mit den Lehrern und Eltern auf Lehrplan, Lehrkörper, Wahl des Direktors und schulischer Struktur Einfluss haben. Zudem sollen die Zensuren, zum Teil zumindest, aufgehoben werden. Stattdessen sollen andere Formen der Motivierung und Leistungseinschätzung erprobt werden. Auch an die Lehrer wurde gedacht. Durch mehr Selbst- und Mitbestimmung sollen sie von einem vollziehenden Organ zu einem schöpferischen Mitarbeiter gemacht werden. Denn nur der Lehrer, der eigene Überzeugungen vertritt, ist glaubwürdig für den Schüler. Dem möchte ich ja mal begegnen. Selbst wenn sie sich noch so viel Mühe geben, Lehrer bleibt Lehrer. Zu unserem nächsten und letzten Thema. In unserer letzten Sendung hatten wir es angekündigt, das erste Straßenmusikfestival in Leipzig, das von unabhängigen Gruppen veranstaltet wurde. Am 10. Juni kamen auch jede Menge Leute zum Marktplatz der Messestadt, um den verschiedensten Bands zu lauschen. Doch der musikalische Genuss fand ein jähes Ende, weil er wohl doch nicht ganz nach dem Geschmack der Sicherheitskräfte war. Zum Verlauf des Festivals erreichte uns der folgende Bericht. Zum ersten Mal fand in der Innenstadt von Leipzig ein Straßenmusikfestival statt. Dem in freier Selbstorganisation gestalteten Fest lag der Gedanke zugrunde, den zahlreichen unabhängigen Musik- und Theatergruppen ein öffentliches Forum zu geben. Darüber hinaus sollte mit ansprechender Lebendigkeit frischer Wind in den konservativen Kulturbetrieb gebracht werden. Diesbezüglich gründete sich vor einem halben Jahr ein projektbezogener Vorbereitungskreis bestehend aus Vertretern der Basisgruppen. Im Vorfeld des Festes wurden Aufkleber verteilt, Handzettel ausgegeben und verschiedenste Künstler eingeladen. Auf den Versuch einer offiziellen Anmeldung allerdings reagierten die Behörden, hier im Besonderen das Stadtkabinett für Kulturfragen, mit einem Verbot. Mag dieses auch absurd anmuten, es drückt letztendlich doch nur den untauglichen Versuch aus, mit altstalinistischen Mitteln eine längst in Gang gekommene Entwicklung aufzuhalten. Trotzdem begann das Fest pünktlich gegen 11 Uhr. Auf Wiesen und Plätzen rund um den alten Markt konnten sich 2,5 Stunden rund 15 Musik- und Theatergruppen zur Freude vieler Schaulustiger ungehindert produzieren. Gegen 13.30 Uhr begann eine größere Gruppe Polizisten ohne Ankündigung willkürlich Leute aus dem Publikum und vor allem Musiker festzunehmen, was unter brutalem Einsatz von Schlagstöcken geschah. Mit LKWs wurden sie zum VP-Kreisamt gebracht. Aufgrund des unverständlichen Vorgehens der Polizei kam es zu spontanen Solidarisierungen. Circa 150 Menschen versammelten sich vor dem nahegelegenen VP-Revier Ritterstraße. Nach polizeilicher Aufforderung, dort wegzugehen, zog die Gruppe zum Markt, getrieben von mehrfach hintereinander gestaffelten Polizeiketten. Die Polizei begann, den Markt abzuriegeln, währenddessen wurde dort gesungen und eine riesige Polonaise getanzt. Nach nochmaligem Eingriff durch die Polizei zog die Gruppe zur Thomaskirche, aber Einsatzgruppen der Polizei riegelten auch hier den kleinen Platz vor der Thomaskirche ab. Ein Teil der Menschen flüchtete in die Thomaskirche, während ca. 40 Personen auf 2 LKWs verladen wurden. Bis dato waren ca. 65 Leute in Haft. Musiker und vermeintliche Organisatoren wurden der Stasi-U-Haft, Gäste und Passanten der U-Haft der Kriminalpolizei zugeführt. Über Verbliebenen und neu Hinzukommenden lastete Bedrückung. Auch die Nachricht, der Clara Zetkin-Park sei von Bereitschaftspolizeieinheiten mit Hundestaffeln abgeriegelt, ermutigte nicht gerade. Auf dem VP-Revier gab es nachts kaum Schlafmöglichkeit. Zum Teil gab es erst nach 12 Stunden zu essen. Teilweise wurden Prüfverfahren eingeleitet. Zugeführte, die einen Hauptwohnsitz in anderen Städten haben, wurden gezwungen, Leipzig zu verlassen. Dabei wurden sie entweder von Transportpolizei in Züge gesetzt oder durch die VP in die Orte gefahren. Hauptsächlich waren beim Verhör folgende Fragen aufgetaucht: Wer hat die Thomaskirche besetzt? Wer in Leipzig hat Kontakt zu Westmedien? Welche politischen Ziele und Hintergründe würden mit dem Straßenmusikfestival verfolgt? Wer sind die Organisatoren? Am 12. Juni gab es zum üblichen Montagsfriedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche eine Information. Nach der Andacht formierte sich eine spontane Protestdemo, wobei es zu 17 bis 20 Festnahmen zumeist unbekannter Menschen kam. Auch trafen an diesem Tag die ersten Ordnungsstrafbescheide wegen Teilnahme am Pleiße-Gedenkmarsch am 4. Juni ein. Sie belaufen sich auf 300 bis 500 Mark. Des Weiteren sind schon erste Strafbescheide zum Straßenfest eingetroffen. Es wird, und das ist sicher, ein zweites Treffen geben. Dieses ist schon deshalb notwendig, um der galoppierenden gesellschaftlichen Verarmung wenigstens symbolhaft entgegenzuwirken.